Den 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns des Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei begingen die koreanischen Armeeangehörigen und Bürger bedeutsam. Die Offiziere und Soldaten der Volksarmee, Werktätigen alle Kreise und Schichten, jugendlichen Studenten und Schüler legten am 19. Juni an den Bronzestatuen und Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Vor ihren Bronzestatuen auf dem Hügel Mansude stand bereits ein Blumenkorb, den Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee geschickt hatte. Gewidmet wurden einzelne Blumen, Sträuße und Blumenkörbe im Namen der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, der Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Inneren, sowie der Organe, Werke, Fabriken und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang. An Bronzestatuen und Sonnenporträts der großen Staatsführer an vielen Orten der Hauptstadt und anderer Gebiete wurden auch Blumen, Sträuße und Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Organe, Werke, Hochschulen und Universitäten niedergelegt. Im Theater Moranbong, dem Großtheater Pyongyang und weiteren Theatern in der Hauptstadt Pyongyang und in anderen Regionen gab es festliche Darbietungen. In Pyongyang und allen Bezirkshauptstädten fanden feierliche Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt.